Okay, dann würde ich einfach mal anfangen und begrüße euch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung heute hier im ACC. Heute ist es ja gewissermaßen zum ersten Mal so, dass ich hier nicht sitze, um einen anderen Referenten anzukündigen, sondern auf Wunsch der ACC-Galerie werde ich heute selber was erzählen. Und zwar will ich unter der Fragestellung, es rette uns die Kunst, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ein paar Thesen zum Verhältnis von Kunst und Kritik referieren. Ich will nur ganz kurz noch ein paar Worte zu dem Rahmen verlieren, in dem der Vortrag heute stattfindet. Und zwar ist das gewissermaßen heute die Auftaktveranstaltung zum dritten Teil der Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution. Diese Veranstaltungsreihe läuft mittlerweile seit 2,5 Jahren. Und es geht dabei um eine Auseinandersetzung damit, inwiefern es in der Geschichte eine Verbindung zwischen künstlerischen Bewegungen und revolutionären oder gesellschaftskritischen Bewegungen gegeben hat. Zentral war dabei für uns vor allen Dingen die Bewegung der Avantgarde innerhalb der Kunst. Und die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung, die sind auch auf verschiedene Weise dokumentiert. Also zum einen Teil haben wir im letzten Jahr eine Broschüre herausgegeben, die da vorne ausliegt und gegen eine Spende dann auch erworben werden kann. Eine zweite Broschüre ist auch gerade in Arbeit und außerdem kann man auf dem Blog spektakel.blogspot.de, die Adresse steht hier etwas klein vorne auch nochmal, da kann man sich eigentlich die meisten Vorträge, die im Rahmen dieser Reihe gehalten worden sind, anhören. Der dritte Teil der Veranstaltungsreihe hat diesmal zum Themenschwerpunkt eine Auseinandersetzung mit den menschlichen 5 Sinnen. Das hat den Hintergrund, dass wir erstmal konstatiert haben, dass das abendländische Denken, wie es in der Philosophie formuliert wurde, zutiefst davon geprägt ist, dass der Mensch hier vor allem als ein geistiges Wesen definiert ist und demzufolge alles Sinnliche, alles Bedürftige und alles Leibliche von sich abspalten muss, was dann mehrere bekannte Dichotomien oder Gegensätze zur Folge hat, also der Gegensatz von Vernunft und Sinnlichkeit, von Geist und Körper, von Öffentlichkeit und Privaten und so weiter. Und wir haben dann eben in der Disziplin der Ästhetik, also in der Ästhetik als einer philosophischen Disziplin, ein Potenzial erkannt, dass hier diese Trennung aufgehoben sein soll. Und dementsprechend wollen wir uns eben damit auseinandersetzen, auf welche Weise eine Bearbeitung oder eine Sublimierung der menschlichen Sinne in der Geschichte der Kunst stattgefunden hat. Genau, und das wird dann ab dem 21.04. in 5 Abendveranstaltungen jeweils einen Vortrag zu einem menschlichen Sinn geben. Ich will heute sozusagen ein paar Überlegungen dazu anstellen, inwiefern es in der Ästhetik und in der Kunst eine kritische Auseinandersetzung damit gibt, dass die Menschen in einer Gesellschaft, in der Vernunft und Sinnlichkeit real voneinander getrennt sind, dass diese Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, deswegen auch selbst gespaltene Wesen sind und was uns innerhalb der Ästhetik halt für eine Lösung für dieses Problems angeboten wird. Genau, vielleicht als Vorbemerkung, das Ganze wird ein sehr theoretischer Vortrag. Also ich werde weniger irgendwie etwas darüber erzählen, was ich jetzt persönlich für gelungene Kunst halte oder nicht. Genau, und trotzdem wird es auch jetzt weniger ein großer theoretischer Wurf oder ein großes Programm, das ich präsentieren will, sondern es sind halt eher Fragestellungen, die ich hier gerne diskutieren würde und die vielleicht sozusagen Anstoß für eine Diskussion sein könnten, die dann im Laufe der Veranstaltungsreihe auch weiter diskutiert wird. Ich habe den Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich will einleitend ein paar Überlegungen dazu anstellen, wie man die Kunst eigentlich in der Geschichte verorten kann und will dabei schon ein paar Andeutungen dazu machen, was vielleicht genau in so einer bestimmten Betrachtung Kunst mit Kritik zu tun hat. Dann will ich näher in einen Text reingucken, der in der Geschichte zentral geworden ist für das bürgerliche Verständnis von Kunst, nämlich in die Briefe zur ästhetischen Erziehung der Menschen von Schiller. Das wird so der Hauptteil des Vortrages sein. Dann will ich schauen, wie die Avantgarde-Bewegung der Kunst mit diesem Verständnis von Kunst umgegangen sind und wie dann die Avantgarde-Bewegungen an ihrem eigenen Anspruch gescheitert sind. Und zuletzt will ich dann fragmentarisch ein paar Überlegungen dazu anstellen, wie das Verhältnis von Kunst und Kritik nach Auschwitz, nach dem Nationalsozialismus nochmal neu zu denken wäre. Vielleicht zu meiner Person, also die meisten Leute, die hier sitzen, kennen mich ja eigentlich. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Lukas, ich studiere in Jena Philosophie und Soziologie. Ich bin eben aktiv im Bildungskollektiv, das die Reihe halt zusammen mit dem ACC organisiert. Und ich mache auch eine kleine Radiosendung auf Radio Lotte. Die läuft jeden 4. Sonntag, jeweils ab 22 Uhr. Vielleicht auch noch die Anmerkung, dass ich eigentlich etwas krank bin. Also wenn ich irgendwie hier vorne so ein bisschen rumschniefe oder etwas matt wirke, dann bitte ich das zu entschuldigen. Außerdem habe ich die Tendenz, bei Vorträgen immer so ein bisschen zu schnell zu reden. Also wenn das der Fall ist, dann könnt ihr mir ein kleines Zeichen geben, dann, genau, dann versuche ich das etwas langsamer anzugehen. Und gleichzeitig auch die Frage, hat jemand ein Taschentuch für mich? Putze ich mir nochmal schnell die Nase. Danke. Genau, ich möchte beginnen mit einer Überlegung zur Geschichte und wie Kunst in Bezug auf diese Geschichte vielleicht zu denken wäre und will einsteigen mit einem Zitat von Marx aus den philosophischen ökonomischen Manuskripten. Aber ich habe das immer so gemacht, dass die längeren Zitate, die habe ich hier zum Mitlesen projiziert, damit man das besser nachvollziehen kann. Marx schreibt, die Sinne des gesellschaftlichen Menschen sind andere Sinne wie die des ungesellschaftlichen. Erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum des menschlichen Wesens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen Sinnlichkeit, wird ein musikalisches Ohr, ein Auge für die Schönheit der Form, kurz werden erst menschliche Genüsse fähige Sinne, Sinne, welche als menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erst erzeugt. Denn nicht nur die fünf Sinne, sondern auch die sogenannten geistigen Sinne, die praktischen Sinne, Wille, Liebe etc., mit einem Wort der menschliche Sinn, die Menschlichkeit der Sinne wird erst durch das Dasein seines Gegenstandes, durch die vermenschlichte Natur. Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Der unter dem rohen praktischen Bedürfnis befangene Sinn hat auch nur einen bornierten Sinn. Marx entfaltet hier also die These, dass die Entwicklung der menschlichen Sinne eine Kulturleistung ist, die dem gesellschaftlichen Reichtum einer bestimmten Epoche entspricht, dass die Sinne also nicht etwas sind, was dem Menschen von Natur aus eigen ist, sondern etwas, das sich erst in Gesellschaft entwickelt und verändert. Zentral an Marxens These ist dabei, dass die fünf Sinne in den verschiedenen Epochen der jeweils spezifischen Art und Weise des gesellschaftlichen Naturverhältnisses und der Naturbearbeitung entsprechen. An der bearbeiteten Natur, an dem Reichtum, den der Mensch der Natur auf spezifische Weise abgewinnt und in der Bezugnahme der Menschen aufeinander, können sich die Sinne überhaupt erst entwickeln. Dieser Gesellschaftlichkeit der Sinne stellt er zur Erklärung einen Zustand entgegen, in dem der Mensch noch ungesellschaftlich ist und noch in der Natur befangen ist. In diesem bornierten Dasein der Not sind auch die menschlichen Sinne noch nicht ausdifferenziert. Die Frage, die sich an der Stelle stellt, ist, wie ist es mit den menschlichen Sinnen eigentlich beschaffen, wenn sich die Menschheit in einem Zustand der höchsten Vergesellschaftung befindet, Naturbeherrschung und Produktivkraftentwicklung in höchstem Maße fortgeschritten sind, der einzelne Mensch in dieser Gesellschaft aber trotzdem in einem bornierten Dasein befangen ist und trotzdem im täglichen Leben zu einem ständigen Existenzkampf gezwungen ist und das eigene Dasein ständig in Frage gestellt ist. Marx gibt in seiner Analyse des Warentauschs selbst den Ansatz einer Antwort. Um die Waren auf dem Markt auszutauschen, also das, was sozusagen hier die gesellschaftliche Inbezugnahme der Menschen ist, die Waren auf dem Markt auszutauschen und miteinander zu werten, zu vergleichen, muss von der konkreten sinnlichen Gestalt der Arbeitsprodukte abgesehen werden. Doch damit nicht genug. Indem die Menschen eigentlich zu nichts mehr anderem da sind, als die selbstzweckhafte Verwertung des Werts am Laufen zu halten, müssen sie selbst von ihren eigenen Bedürfnissen und damit von ihrer Konkretheit als Individuen absehen. Sie müssen sich selbst als Träger der wahren Arbeitskraft betrachten, um auf dem Markt bestehen zu können, und sie müssen diesen Zustand noch bejahen. Die Anforderungen, vor die sich die Menschen im Produktionsprozess gestellt sehen, bedeuten im Alltag eine Degradierung der Sinne. Dies war am deutlichsten in der Phase des Fordismus. Die Tätigkeit am Fließband war in ihrer Eintönigkeit und ihrem Stumpfsinn eine Beleidigung der menschlichen Sinne, und dies wurde von den Menschen auch so wahrgenommen und dementsprechend hat sich auch Protest dagegen berichtet. Wenn heute von einer Ästhetisierung der Alltagswelt die Rede ist, dann bedeutet es meinem Eindruck nach nicht, dass es um die Sinnlichkeit der Menschen besser bestellt ist. Vielmehr handelt es sich meines Erachtens nach um eine zunehmend intensivierte Inanspruchnahme der Sinne, ohne dass dabei eine Reflexion und ein bewusster Umgang mit den Sinnen möglich wäre. Genau, auf den Punkt werde ich dann später nochmal zurückkommen. Ich will jetzt vor allen Dingen erstmal von der bürgerlichen Gesellschaft ausgehen, wie sie sich bis zum Ersten Weltkrieg entwickelt hat. Was im Produktionsprozess sinnlich nicht aufgeht, das müssen die Menschen von sich abspalten. Dabei kommt es zu den üblichen Projektionsmechanismen auf die sinnliche Frau, den sinnlich potenten Neger und den übersinnlich abstrakten Juden. Ich will das halt kurz erklären, wie sozusagen diese drei Ideologien, Sexismus, Rassismus und Antisemitismus, halt eben sozusagen mit dieser sinnlichen Abspaltung etwas zu tun haben, eben sozusagen der Mann, der ja sozusagen erstmal das bürgerliche Subjekt ist, andere Leute sind davon ausgeschlossen erstmal von diesem Subjektstatus, der muss halt sozusagen, um überleben zu können, muss er sozusagen sich selbst beherrschen, muss von sich seine sinnliche Natur abspalten und die kann er dann halt von sich getrennt in der Frau entdecken, wo er sie halt sozusagen von sich getrennt begehren kann und aber auch beherrschen muss. Im Neger oder halt im Schwarzen taucht dann halt sozusagen die auch wieder eine Sinnlichkeit auf, sozusagen im Sinne einer sinnlichen Potenz, also dass gerade in rassistischen Darstellungen halt sozusagen Schwarze als unglaublich potent und sozusagen ja, unmittelbar natürlich dargestellt werden. Beim Antisemitismus ist es dann nochmal auf eine andere Art und Weise, dass hier sozusagen das sinnlich nicht Fassbare entdeckt wird. Also dass sozusagen das, was die Menschen die ganze Zeit mit sich machen müssen, dass sie sich auf eine unsinnliche Art und Weise vergesellschaften müssen, das entdecken sie dann im Juden als das abstrakte Prinzip, das die Welt beherrscht. So wie der gesellschaftliche Reichtum, an dem die Menschen, so Marx, ihre Sinne überhaupt erst entwickeln könnten, so wie dieser Reichtum von den Menschen abgetrennt ist, so wie sie nicht über ihn verfügen können, muss sinnliche Erfüllung in vom Arbeitstag getrennten Sphären Zuflucht finden. In der Liebe, in der Unterhaltungsindustrie und, das wäre dann halt für meinen Vortrag zentral, in der Kunst. Während in allen übrigen gesellschaftlichen Bereichen die Sinne borniert bleiben, finden sie in der Kunst ihre höchste Ausdifferenzierung, ihre höchste gesellschaftliche Entwicklung und Kultivierung. Eine Möglichkeit, von der die meisten Menschen wohlweislich immer ausgeschlossen waren. Die Bedeutung der Sinne in der bürgerlichen Gesellschaft spiegelt sich noch auf einer anderen Ebene, nämlich in der Geschichte der Philosophie, was mich dann langsam zu den ästhetischen Briefen von Schiller hinführt. Der Einsatz des modernen Denkens wird üblicherweise bei der Philosophie des französischen Denkers René Descartes datiert. Was René Descartes zuallererst macht, ist die Bedeutung der Sinne für die Erkenntnis generell abzuwerten. Jeder körperlichen Regung, jedem sinnlichen Fühlen bringt René Descartes ein grundlegendes Misstrauen entgegen. Die Sinne könnten ihn täuschen, ihn von einer sicheren Erkenntnis ablenken und so schließt er die Sinne komplett aus dem Prozess der Erkenntnis aus. Er spricht hier wörtlich davon, dass er auf dem Weg zur sicheren Erkenntnis alles Sinnliche von sich abzutrennen hat und postuliert dann. Ich lasse jetzt nichts gelten, außer dem, was notwendig wahr ist. Demnach bin ich genau genommen nur ein denkendes Ding, das heißt Geist bzw. Gemüt bzw. Verstand bzw. Vernunft. Nur auf dieser Grundlage definiert er sichere Erkenntnis schließlich mit dem Satz, ich denke also bin ich, als einen rein geistigen Vorgang. Dieser Ausschluss der Sinne aus der Erkenntnis setzt sich bis zur Philosophie Kants fort, wo Kant besonders in der Moralphilosophie, wo dieses Problem dann nochmal gesteigert auftritt, kein körperlicher Schmerz, kein sinnliches Begehren oder Fühlen darf hier Kriterium für ein moralisches Urteil sein. Der kategorische Imperativ muss rein begrifflich bestimmt sein, nur in der Abstraktion vom sinnlich konkreten Menschen darf er Geltung haben. Subjekt zu sein bedeutet bei Kant genau dies, Herr über seine eigene sinnliche Natur zu sein, sie zu unterdrücken und so Geist und Vernunft zu verkörpern. Dieser Dualismus von Vernunft und Sinnlichkeit, jetzt würde ich erstmal sozusagen die Drastik, in der ich das mit den Ideologien geschildert habe, ein bisschen zurücknehmen. Dieser Dualismus ist auf der einen Seite ein Fortschritt. Unabhängig von der bloßen Gegebenheit der wirklichen Dinge, wird die rein geistig erlangte Wahrheit zu einer negativen Prüfinstanz der Wirklichkeit und hat damit ein kritisches Potenzial. Auf der anderen Seite ist dieser Dualismus fatal. Um zur Wahrheit zu gelangen, muss der Mensch von seiner konkreten Wirklichkeit absehen, die in ihrer Not eigentlich gerade dazu drängen müsste, verändert zu werden. Diese Veränderung ist aber dann nicht möglich, wenn das konkret erfahrene Leid des Individuums, das eben zuerst einmal sinnlich erfahrbar ist, nicht Ausgangspunkt für Erkenntnis sein darf. So kommt es zum verkehrten Dilemma, dass wir es bei der Philosophie mit einer Wahrheit ohne Wirklichkeit zu tun haben und bei den gesellschaftlichen Verhältnissen mit einer Wirklichkeit ohne Wahrheit. Also Wahrheit hier vor allen Dingen im Sinne, das, was sein soll. Nun ist es so, dass die Aufklärung selbst recht bald darüber reflektiert, dass in diesem Zustand etwas nicht in Ordnung ist und dass sowohl auf der Ebene der Erkenntnistheorie als auch in der Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse deren Teil die Aufklärung gewesen ist. Und die Reflexion dieses Dilemmas ist dann eben das Hauptanliegen der Briefe zur ästhetischen Erziehung der Menschen von Friedrich Schiller, zu denen ich jetzt kommen will. Ich würde erstmal ein paar Anmerkungen dazu machen, wie die Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen philosophiegeschichtlich einzuordnen sind. Schiller war ja selber hauptberuflich kein Philosoph, sondern ein Dichter. Er war aber von der Lektüre von Kants Philosophie zutiefst beeindruckt, sodass er dann selbst angefangen hat, fragmentarisch an einer Philosophie der Ästhetik zu arbeiten. Und dabei ist er auf der einen Seite sehr stark beeinflusst von Kant, auf der anderen Seite sind gerade die Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen eine implizite Kritik an Kants Auffassung. Besonders kritisiert er dessen Auffassung von Schönheit. Also man kann das vielleicht so sagen, dass Kant sozusagen in der Kritik der Urteilskraft eigentlich sagt, Schönheit kann nicht objektiv bestimmt werden, das ist immer etwas subjektiv Befangenes und dem möchte Schiller vehement widersprechen und den Versuch unternehmen, Schönheit objektiv zu bestimmen. Die Briefe sind in Schillers Zeitschrift Die Horen erschienen und das ist deswegen entscheidend, weil gerade der Kreis um Hegel aufmerksam verfolgt hat, was in den Horen geschrieben wurde und so kann man sagen, dass die Briefe ein sehr wichtiger Einfluss für Hegel gewesen sind und einen Grundstein für die Entwicklung der hegelischen Dialektik gelegt haben. Im Grunde nehmen also die ästhetischen Briefe eine Schlüsselposition zwischen Kant und Hegel ein und später kann man dann sehen, dass die Briefe in der Entwicklung der kritischen Theorie, vor allen Dingen von Marcuse, aber auch von Adorno und Horkheimer, nochmal einen entscheidenden Einfluss gewonnen haben und ich denke, das wird dann in meinem Vortrag auch deutlich werden. Es geht also sozusagen darum, zu klären, was Schönheit überhaupt ist und warum es sinnvoll ist, sich mit sowas wie Schönheit auseinanderzusetzen. Um das zu klären, stellt sich Schiller erstmal die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Er konstatiert dabei, dass der Mensch in der bisherigen Geschichte als in zwei gerissen erscheint. Auf der einen Seite als physischer Mensch, das heißt der Mensch als sinnliches, körperliches Wesen, das sich in der Natur befindet und seinen Bedürfnissen folgt. Und auf der anderen Seite als moralischer Mensch, das heißt der Mensch als ein Vernunftwesen, das sich als Person seine eigenen Gesetze gibt, das sich vom natürlichen Bedürfnis befreit und nicht dem Wechsel der Natur unterliegt. Diesen beiden Typen vom Menschen entsprechen bei Schiller auch zwei verschiedene Stadien des Staates. Der physische Mensch findet sich in einem Notstaat hineingeworfen, der nur deshalb besteht, weil die Menschen in ihren natürlichen Bedürfnissen gegeneinander gerichtet sind und zwanghaft eine Form des Staates entsteht, die die blinden Bedürfnisse regelt und miteinander vermittelt. So wie das reine physische Bedürfnis nach Schiller ein unhinterfragbarer Zwang ist, weil es einfach gegeben und nicht reflektiert ist, so ist der Notstaat ein Zustand, den die Menschen nicht hinterfragen oder verhandeln können, in den sie hineingeworfen sind. Der Notstaat ist ihnen also von der Natur aufgezwungen und in diesem Zustand kann von Freiheit keine Rede sein. Nun beginnt der Mensch, als moralischer Mensch, diesen Naturstaat zu überwinden und errichtet stattdessen den sittlichen Staat, der nicht mehr bloßer Naturzwang ist, sondern auf den Gesetzen der Vernunft errichtet ist und damit für vernünftige Menschen einsehbar ist. Die Not der Natur wird also mit dem Vertragsstaat als ein Ergebnis der Vernunft überwunden. Allerdings ist mit diesem Vernunftstaat auch nicht alles in bester Ordnung, wie man vielleicht erstmal in aufklärerischer Manie denken könnte, sondern auch der Vernunftstaat ist höchst problematisch. Denn so wie der moralische Mensch sich repressiv gegen den physischen Menschen verhalten muss, seine natürlichen Regungen unterdrücken muss, so richtet sich der Vernunftstaat letztlich gegen die konkreten Individuen und subsumiert sie gewaltsam zu einem Allgemeinen. Das ist das Problem, das ich vorhin schon bei Descartes und Kant angesprochen habe. Die Vernunft versteht sich als etwas rein Geistiges und sieht Sinnlichkeit und Natürlichkeit als etwas ihr Feindliches an. Sie sucht nach dem Allgemeinen und sieht dabei vom Einzelnen Konkreten ab. Das ist für Schiller besonders auf der Ebene des Staates ein Problem. Denn die lebendige Grundlage des Menschen ist überhaupt die Möglichkeit, also die lebendige Grundlage als sinnlich konkreter Mensch, ist überhaupt die Möglichkeit, dass er vernünftig sein könnte. Nun richtet sich der moralische Mensch im Vernunftstaat genau gegen diese Grundlage. Schiller schreibt, sie, also die idealische Vernunftgesellschaft, nimmt dem Menschen etwas, das er wirklich besitzt und ohne welche er nichts besitzt. Und weist ihm dafür etwas an, das er besitzen könnte und sollte. Und hätte sie zu viel auf ihn gerechnet, so würde sie ihn für eine Menschheit, die ihm noch mangelt und unbeschadet seiner Existenz mangeln kann, auch selbst die Mittel zur Tierheit entrissen haben, die doch die Bedingung der Menschheit ist. Und somit wird der Vernunftstaat für Schiller auch ein Zwang, der dem Notstaat in dieser Hinsicht in nichts nachsteht, indem der Vernunftstaat von der konkreten, natürlichen Beschaffenheit der individuellen Menschen absieht, wird er für sie zu einem Zwang, der ihnen als bloß gegeben gegenübersteht und den sie selbst bald nicht mehr hinterfragen können. Die Folgen dieser rigiden Herrschaft der Vernunft schildert Schiller dann auch recht drastisch. Er konstatiert einen Zwang der Menschen unter die gesellschaftliche Teilung der Arbeit. Die Gattung ist zerrissen durch die gesellschaftlichen Sphärentrennungen, in denen diese nur noch borniert und einzig in Hinsicht auf den Nutzen ihrer Tätigkeit vor sich hin werkeln. Die durch die Spezialisierung der Wissenschaften und der Arbeit fragmentierte Gesellschaft bedeutet aber auch eine innere Zerrüttung der Menschen. Sie können ihre Anlagen nur noch einseitig entfalten und sind in die gesellschaftliche Form hineingezwängt. Der Staat funktioniert nun nur noch wie ein Uhrwerk, das seine einzelnen Teile mechanisch als Rädchen behandelt. Er schreibt: Auseinandergerissen wurden jetzt der Staat und die Kirche. Dazu nur die Anmerkung, dass es in den Briefen zur ästhetischen Erziehung der Menschen ein bisschen widersprüchlich ist. Also weil es hier uns sozusagen ein bisschen befremdlich vielleicht erscheint, dass hier die Trennung von Staat und Kirche als etwas Negatives beschrieben ist. Das ist deswegen ein bisschen widersprüchlich, weil Schiller selbst sozusagen gerade in den ästhetischen Briefen auch sehr religionskritische Positionen vertritt. Dass hier sozusagen diese Trennung negativ ist, das ist halt ja auch eine spezifische Eigenart des Frühidealismus, die halt auch eine ganz besondere Position zur Religion hat. Das würde ich jetzt nur so mal stehen lassen, dass man sich bewusst sein muss, dass das hier etwas widersprüchlich ist. Auseinandergerissen wurden jetzt der Staat und die Kirche, die Gesetze und die Sitten, der Genuss wurde von der Arbeit getrennt, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewig nur als einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus. Ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft. Aber selbst der karge, fragmentierte Anteil, der die einzelnen Glieder noch an das Ganze knüpft, hängt nicht von Formen ab, die sie sich selbsttätig geben, sondern wird ihnen mit skrupulöser Strenge durch ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre freie Einheit gebunden hält. An einer anderen Stelle schreibt er: Und so wird denn allmählich das einzelne konkrete Leben vertilgt, damit das Abstrakt des Ganzen und sein dürftiges Dasein friste, und ewig bleibt der Staat seinen Bürgern fremd, weil ihn das Gefühl nirgends findet. Genau, also ich finde, dass gerade an solchen Textstellen sozusagen schon sehr deutlich wird, wie sehr sozusagen die spätere kritische Theorie dann auch davon beeinflusst ist, gerade von diesen frühidealistischen Schriften. Gleichwohl tauchen hier auch einige Stichworte auf, die wir heute kritisch betrachten müssen, wie immer, wenn es um eine Kritik an Verdinglichung und Entfremdung geht, weil solch eine Kritik auch immer sehr schnell reaktionär werden kann. Also hier wäre natürlich die Frage, wieso geht Schiller von einer menschlichen Natur aus, die nur zur Entfaltung kommen müsste? Also ist diese Natur, ja, die ist sozusagen nur deswegen in Gefahr, weil irgendwelche äußeren Zustände sie von ihrer Entfaltung hindern? Und was soll das am Ende eigentlich, dass die Leute sich in den Staat einfühlen sollen können? Gleichwohl schiebt Schiller einer rückwärtsgewandten Entfremdungskritik selbst einen Riegel vor. Vor allen Dingen deswegen, weil er unweigerlich klar macht, dass es um eine Überwindung der Entfremdung gehen muss, also um ein darüber hinausgehen und nicht ein Zurück zu einem früheren Zustand. Er erkennt vielmehr auch die Leistung des beschriebenen Zustands der Menschheit an, weil es seines Erachtens der Herauslösung der Natur erst einmal bedarf, damit der Mensch die Möglichkeit hat, seine eigene Natur zu reflektieren und sich Verhältnisse zu schaffen, in denen er wirklich frei und selbstbestimmt leben kann. Er würdigt an seiner Epoche den Fortschritt in der Technik und in der Wissenschaft, sieht darin die Möglichkeit, dass der Mensch über die Grenzen, die ihm die Natur scheinbar gesteckt hatte, hinauszugehen, und sieht in ihr einen Zuwachs an Möglichkeiten. Unter der Perspektive, dass diese beschriebenen Verhältnisse zu einem freien Dasein des Menschen führen können, spricht er ihnen also Anerkennung zu. Und gleichzeitig schiebt er einem verkehrten Fortschrittsdenken ebenfalls einen Riegel vor. Gerade aus der Perspektive einer möglichen Freiheit gibt es keinen Grund, die jetzigen Verhältnisse zu legitimieren. Sie bleiben ihm unerträglich und ein Gegenstand der Kritik. Ausgehend von der Beschreibung der Missstände seiner Epoche macht sich Schiller nun daran, und das betrifft jetzt vor allen Dingen den Gegenstand dieses Vortrages, geht er nun daran, einen Begriff von Schönheit zu entwickeln. Und das ist entscheidend. Schönheit ist zunächst erstmal kein Gegenstand, der irgendwie schöne Eigenschaften hat, sondern Schönheit ist ein Zustand der Menschheit, der sich vom jetzigen Zustand wesentlich unterscheidet. Wenn wir Schiller fragen würden, woher er diesen Begriff nimmt, diesen Begriff der Schönheit, dann würde er uns zunächst erst einmal sagen, woher er diesen Begriff nicht nimmt. Er nimmt ihn nicht aus der Natur, also nicht vom physischen Menschen, weil hier herrscht der Zwang des blinden Bedürfnisses, es gibt keine Reflexion und keine Freiheit, reine Getriebenheit und Gegebenheit. Es kann also keine Grundlage für Schönheit sein. Er nimmt ihn auch nicht aus der reinen Vernunft, also vom moralischen Menschen oder vom Vernunftstaat, denn diese bestehen in Absehung vom physischen Menschen und von der Natur, und damit wäre die Möglichkeit der Freiheit ebenfalls weg. Er nimmt ihn auch nicht aus der Erfahrung der Geschichte, denn gerade wenn man sich in der Geschichte die Kunst anguckt, wo man ja Schönheit erstmal vermuten würde, sieht er, dass die große Kunst immer dann zum Vorschein kam, wenn ein Gesellschaftszustand, der eigentlich mehr versprach, sich wieder im Verfall befand und in Barbarei umschlug. Also er sagt, ja, also alles, was er sozusagen Schönes finden würde in der Geschichte, das ist immer dann sozusagen, ja, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es nach einem Aufschwung schlechter wird. Und dementsprechend kann er in der Geschichte also auch keine Grundlage finden, um einen Begriff von Schönheit zu entwickeln. Was macht Schiller, wo ihm diese drei Möglichkeiten für die Bestimmung von Schönheit genommen sind? Er leitet den Begriff der Schönheit davon ab, was die Menschheit der Möglichkeit nach sein könnte. Und diese Möglichkeit ist als nicht verwirklichte bereits in der Geschichte angelegt, aber durch verschiedene Trennungen noch nicht wirklich. Schiller sagt, dass Schönheit ein Zustand wäre, in dem der Mensch sowohl physischer Mensch als auch moralischer Mensch ist, und zwar auf eine solche Weise, dass eine Einheit hergestellt wird, in der sich physischer Mensch und moralischer Mensch nicht mehr gegenseitig unterdrücken. Seine Forderung nach Schönheit ist also in gewisser Weise ein Zurück zur Natur, aber nicht in einem reaktionären Sinne, etwa im Sinne einer Sehnsucht nach natürlicher Unmittelbarkeit, sondern ein Zurück zur Natur im Stand der Vernunft. Und Schönheit heißt Vernünftigkeit in ihrem höchsten Grade, aber nicht als Unterdrückung der äußeren und inneren Natur des Menschen und als Repression gegen Gefühl und Sinnlichkeit, sondern unter deren Achtung und Schätzung als Grundlage der Menschlichkeit. Nur um zu verdeutlichen, was diese Aufhebung der Trennung von Natur und Vernunft bedeutet, will ich nochmal kurz auf die Trennung eingehen, die Schiller im Zustand seiner Epoche erkennt und das dann halt mit dem Zustand der Schönheit kontrastieren. Der physische Mensch will in seiner Bedürftigkeit nur empfangen, er ist in dieser Passivität noch unmittelbar Welt. Der moralische Mensch will tätig sein, Gesetze geben und hervorbringen, er ist also aktiv. In der Schönheit demgegenüber bringt der Mensch so hervor, wie er empfangen möchte. Er ist also aktiv und passiv, gebend und empfänglich zugleich, er ist tätig für seine Bedürfnisse. Im natürlichen physischen Zustand sind Selbsttätigkeit und Freiheit ausgeschlossen, der Mensch ist also physisch genötigt. Im moralischen, vernünftigen Zustand sind Abhängigkeit und Leiden ausgeschlossen, der Mensch ist also moralisch genötigt. Im Zustand der Schönheit wird der Mensch sowohl moralisch als auch physisch genötigt. In dieser gegenseitigen Entsprechung hebt sich alle Nötigung auf und der Mensch ist physisch und moralisch in Freiheit gesetzt. Diesen Zustand der Schönheit beschreibt Schiller als Spiel, also das ist sozusagen dann dieser berühmte Spieltrieb bei Schiller, als Spiel, das ernsthaft und leicht zugleich ist. Genau, was das bedeutet, will ich im nächsten Zitat zeigen. Haben wir hingegen dem Genuss echter Schönheit dahingegeben, so sind wir einem solchen Augenblick unserer leidenden und tätigen Kräfte im gleichen Grad Meister und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns zum Ernst und zum Spiele, zur Ruhe und Bewegung, zur Nachgiebigkeit und zum Widerstand, zum abstrakten Denken und zur Anschauung wenden. Oder er, also der Mensch, soll empfinden, weil er sich bewusst ist, und er soll sich bewusst sein, weil er empfindet. Nun weist Schiller noch einmal auf einen entscheidenden Punkt hin. Er hat nun den Begriff der Schönheit sehr abstrakt bestimmt, aber er sagt sehr deutlich, dass es sich um keine Bestimmung eines Zustandes handelt, wie die Menschheit sein soll. Er sagt zwar, dass es uns mit den gegebenen Bestimmungen möglich sein wird, Schönheit zu erkennen. Wir wissen also, wann Schönheit ist, aber wir können nicht schon jetzt bestimmen, wie Schönheit sein wird. Denn durch Schönheit werden die Menschen in Freiheit gesetzt sein, sie werden über ihre Möglichkeiten verfügen, aber wie dies gestaltet sein wird, das werden sie nach ihren Bedürfnissen unter Maßgabe der Vernunft selbst entscheiden. Also das wäre ja gerade sozusagen ein Charakteristikum für Freiheit, dass sie das dann tun. Jetzt haben wir also ungefähr einen Begriff von Schönheit, der einen bestimmten Zustand der menschlichen Gesellschaft beschreibt, aber in seiner Bestimmung offen bleibt. Nun drängt sich natürlich die entscheidende Frage auf, was haben eigentlich die Künstler damit zu tun? Genau, jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, was Kunst mit Kritik zu tun haben könnte. Und ich will das kurz und schmerzlos euch erzählen, wie Schiller das macht. Schiller weist den Künstlern die Aufgabe zu, im Stand der Unfreiheit einen Schein von Freiheit bzw. Freiheit in der Erscheinung zu erzeugen. Was heißt das? Schiller ist sich sehr bewusst, dass die Verhältnisse, die er mit dem Begriff der Schönheit anstrebt, eine Veränderung ums Ganze bedeuten müssen Und auch wenn er sich mit solchen Äußerungen selbst ziemlich bedeckt hält, laufen doch seine Gedanken darauf hinaus, dass der inneren Revolution, welche die Schönheit bedeutet, eine Revolution der äußeren Verhältnisse entsprechen muss. Also das ist, denke ich, generell ein Charakteristikum dieser frühidealistischen Schriften, auch beim jungen Hegel, dass die sozusagen sehr verdeckt einen revolutionären Impetus haben und das nicht, obwohl das bürgerliche Philosophen sind, nicht im Sinne der bürgerlichen Revolution, sondern die bürgerliche Gesellschaft ist da selbst schon Gegenstand der Kritik. Und natürlich muss sich Schiller da auch bedeckt halten, weil er gerade diese Briefe an den adligen Mäzen schreibt. Okay, Entschuldigung. Genau. Gerade für eine Revolution sieht es zu dieser Zeit in Deutschland aber doch recht schlecht aus. Und die Erfahrungen der französischen Revolution, die erstmal in einer Gewaltherrschaft endete, stehen Schiller deutlich vor Augen. Mit der Kunst soll trotz dieser Verhältnisse zumindest eine Ahnung von Freiheit ermöglicht werden. Und diese Möglichkeit sieht er in der Kunst. Dies kann Schiller nur vor einem Hintergrund so sagen, den er auch selbst explizit anführt. In der bürgerlichen Gesellschaft, also im Vernunftstaat, hat sich die Kunst als eine autonome Sphäre herausgebildet, in der ihrem Anspruch nach der Staat und die Politik nichts zu suchen haben. Schiller weiß nun auch selbst von der Prekarität dieser Autonomie, ist aber davon überzeugt, dass der Staat das Feld der Kunst zwar sperren kann, dass aber kein Politiker oder kein Staatsmann damit den Geist der Kunst fesseln kann. Kunst ist nun nicht nur der Schein der Freiheit, sondern beim Anblick des Kunstschönen werden die Menschen in einen Zustand versetzt, der dem der Freiheit ähnlich ist. Denn beim Anblick des Kunstschönen spielen die begriffliche Reflexion, also die Vernunft, als auch die Gefühle und inneren Regungen des Menschen, also die Sinnlichkeit, eine gleichberechtigte Rolle. Bei diesem Anblick greifen beide spielerisch ineinander, sie sind voneinander getrennt, doch sie ergänzen sich so, dass keine den anderen beherrscht. Diese Rezeptionsweise ist entscheidend für die Bildung des Menschen, also Bildung im Sinne von Erziehung. Genau deswegen heißen die Briefe auch Briefe zur ästhetischen Erziehung der Menschen, weil dieser Zustand, der immer nur Annäherung an ein Ideal sein kann, der Freiheit ähnlich ist, werden die Menschen mit ihm zur Freiheit erzogen. Diese Erziehung weist Schiller auch gleich einen spezifischen Ort zu. Die Kunst soll nicht irgendwie in der Politik ansetzen, nicht in der Moral, auch nicht im Alltagsleben, sondern sie findet in der Freizeit statt. Sie ist Teil des Müßiggangs. Gerade im Theater, wo man abends halt sozusagen, wenn man Freizeit hat, dann ins Theater geht. Und so die Freiheit in der Erscheinung genießend und von ihr lernend, schreiten die Menschen langsam, aber sicher voran ins Reich der Freiheit, beziehungsweise dialektisch formuliert ins Reich der Einheit von Freiheit und Notwendigkeit. Und schließlich finden wir den ganzen Menschen als Gattungswesen in einer freien Gesellschaft, in der er Teil eines Allgemeinen ist und dennoch in seiner Individualität geachtet wird, wo er schließlich alle seine Anlagen vollständig entwickeln kann und in Genuss und Überfluss sich dem Spiel hingibt. Wir wissen, dass uns die Geschichte eines Besseren belehrt hat. Ich komme jetzt zum Vermächtnis der Avantgarde. Wir haben jetzt also mit Schiller ein Verständnis von Kunst vorliegen, das eine Totalität sein soll. Also Kunstwerk als Totalität, als eine geschlossene Einheit, in dem Teil und Ganzes aufeinander verweisen, das in sich geschlossen ist und damit Freiheit aufscheinen lassen soll. Jetzt kann man in der europäischen Geschichte beobachten, dass sich dieses Werkverständnis in der Kunst durchsetzt und all das findet in einer Realität statt, die noch schlimmer ist als das, was Schiller in seinen Briefen beklagt. Parallel zur Industrialisierung und der damit einhergehenden Disziplinierung, mit der Verelendung in den Städten, den Krisen, einer Allgegenwärtigkeit des Krieges, vollzieht sich dann in der Kunst im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert eine andere Entwicklung. Während Schillers Kunstverständnis zwar explizit kein politisches war, aber sehr wohl eine gesellschaftliche Reflexion fordert, dieses Kunstverständnis dann aber als Legitimation der zerfallenen bürgerlichen Klasse vor sich hergetragen wurde, ziehen sich die Künstler des Ästhetizismus bzw. Symbolismus vollständig aus jeglichem gesellschaftlichen Leben zurück. Die Autonomie der Kunst wird erst hier vollständig. Die Ästhetizisten, zu nennen wären Leute wie Gautier, Oscar Wilde oder Mallarmé, diese Leute, die selbst zum größten Teil aus dem Bürgertum kommen, vollziehen einen bewussten Abstieg aus der bürgerlichen Klasse, die sie nunmehr verachten. Sie verachten sowohl alles, was mit Moral als auch was mit Lohnarbeit zu tun hat. Sie wollen nur noch einen beobachtenden Standpunkt einnehmen und in der Kunst soll rein gar nichts mehr von der Gesellschaft enthalten sein. In ihrer Reinheit ist sie geradezu die Negation der Realität. Kunst wird hier also unter dem Eindruck des Krieges und des Elends zum absoluten Selbstzweck. hier wäre das Stichwort L'art pour l'art zu nennen, die Kunst für die Kunst. Die Kunst soll sich damit jedem von außen gesetzten Zweck verweigern. Es werden sowohl Klassik als auch Romantik verabschiedet. Damit werden die Kunstwerke, die in dieser Epoche entstehen, zunehmend esoterisch. Also esoterisch in dem Sinne, dass das Kriterium der Zugänglichkeit überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also das kann man vor allen Dingen bei Mallarmé sehen, dessen Werke ja sozusagen vor allen Dingen immer mit diesem Stichwort der hermetischen Abriegelung beschrieben wird. Also sie sind eigentlich überhaupt nicht mehr zugänglich, bilden in sich eigentlich eine eigene Welt mit einer eigenen Sprache. Zusätzlich bilden sich in diesen Kreisen verschwörerische, esoterische Zirkel heraus, die sich dem Kult der Kunst verschreiben und dem Kult des Schönen und nichts anderem zu nennen wäre etwa in Deutschland der Kreis um Stefan Georges. Was man hier vielleicht konstatieren kann, ist, dass sich die Ausdifferenzierung bzw. Die Ausdifferenzierung der Sinne bzw. die reflektierte Sinnlichkeit, die nirgends anders mehr möglich zu sein scheint, hier in einen abgeriegelten Nichtort flüchtet, was vielleicht mit dem Bild des Elfenbeinturms ganz gut beschrieben ist, dessen Türen verriegelt und verrammelt werden. Entscheidend ist aber meines Erachtens, dass sich dieses Verständnis von Kunst im größten Teil der Gesellschaft nicht durchgesetzt hat. Hier sind Anfang des 20. Jahrhunderts immer noch Goethe und Schiller aktuell, die in Deutschland zum Teil eines Nationalstolzes geworden sind. Und so kam es, dass schließlich die deutschen Soldaten mit Goethe und Schiller im Handgepäck auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges zogen. Dass der Krieg auch auf der Ebene der Sinne eine der größten Unmenschlichkeiten darstellt, braucht nicht erklärt zu werden. Der Erste Weltkrieg, der ein nie gekanntes Ausmaß an Schrecken und Gewalt über Europa gebracht hat, wird dann schließlich zu einem zentralen Erlebnis bzw. zu einer Traumatisierung für diejenigen Künstler, die dann als Avantgarde in die Kunstgeschichte eingegangen sind. Besonders die Dadaisten kommentieren den Wahnsinn des Krieges in einem selbstwahnhaften Ausdruck. Auch der Surrealismus entstand unter dem traumatischen Eindruck des Ersten Weltkrieges. Um das deutlich zu machen, will ich ein Beispiel bringen. Und zwar möchte ich das Pamphlet gegen die Weimarer Lebensauffassung vorlesen. Und das will ich auch vollständig vorlesen. Zum einen, weil es recht unterhaltsam ist, zum anderen, weil es deutlich macht, was hier an Kunst geschehen ist. Was hier für Veränderungen in der Kunst geschehen sind. Genau, es handelt sich also um das Pamphlet gegen die weimarische Lebensauffassung von Raue Hausmann. Das ist vielleicht auch, genau, kann man sich vielleicht auch so ein bisschen zurücklehnen. Ich verkünde die dadaistische Welt. Ich verlache Wissenschaft und Kultur, diese elenden Sicherungen einer zum Tode verurteilten Gesellschaft. Was kann es mich angehen zu wissen, wie Martin Luther aussah? Ich stelle ihn mir vor als dickbäuchigen kleinen Mann. Er sah aus wie der Volksbeauftragte Ebert. Was brauchen wir, Buddhas Reden zu lesen? Es ist besser, eine falsche Vorstellung von philosophischen Exkursen zu haben. Oder zu wissen, dass es im Kambrium Riesenlibellen gab, denen zu Ehren der Luftdruck größer war als heute. Oder dass 227 Milliarden Atome ein Molekül von der Größe eines Zehntel Kubikmillimeters ausmachen. Aber noch unwichtiger als diese Unkontrollierbarkeiten sind mir die ernsthaften Dichter. Warum ist es besser, Kaufmann zu sein als Dichter? Der Kaufmann betrügt offenkundig und nur die anderen. Dies ist nach dem Kodex des Bürgers gerechtfertigt. Der Dichter betrügt sich selbst, wenn er für alle spricht und ist dadurch gerichtet von der überrealen Welt abgeschnitten. Diese Herren Fritz von Geschlecht, die uns ihre Unruhe ins Gesicht malen, möchten als dunklen Drang eines Gottes, an dem sie selbst nicht glauben, da sie nur ihre eigenen üblen Egos Existenz beimessen, diese Petarden der Besitzgier sind wahre Apachen von Karl Mays Gnaden, O Shatterhand, O Winnetou, aber nicht so real wie dieser Sachse aus der Moritzburg des deutschen Gehirns. Diese Literatoren, Versemacher leiden am Gallfluss ihrer traurigen Ernsthaftigkeit und bedecken schon wieder als Aussatz die geistigen Beulen der Ebert-Scheidemann-Regierung, deren elende Phonographen-Walzenmelodien sie kakophonisch unterstützen, wie sie einstmals für den preußischen Schutzmann begeistert gröhlten. Konjunkturgemäß dem Bourgeois-Proletarier zuliebe und in weiser Voraussicht seines Kommens hatten sich einige der Geriebensten unter die Kategorie der Kopfarbeiter begeben. Sie vollführten nun mit dem Verlangen nach Disziplin, Ruhe, Ordnung ein vornehmes Gesäusel am Bauche des Gottes Mammon. Die Dichter, diese Idealisten mit gangbarem Marktwert, sie haben die Weisheit des einfachen Menschen zerstört. Sie haben den Drang nach Bildung als Fiktion des Mehrwerts gereimter Worte bis in die Köpfe der Proletarier gepresst. Diese Handlungsgehilfen der Moralidiotie des Rechtsstaats hätten in die Bewusstseine die Wachsamkeit des Gelächters, der Ironie und des Nutzlosen schleudern müssen, im Jubel des orphischen Unsinns. Die Heiligkeit des Sinnlosen ist der wahre Gegensatz zur Ehre des Bürgers, des ehrlichen Sicherheitsgehirns, dieser Libretto-Maschine mit auswechselbarer Moralplatte. Die Psychoanalyse ist die wissenschaftliche Reaktion auf diese faulende Pest, die alle simplen, einfachen Gesten, Auflösungen, alle Steigerungen ins Blau der gipfelgütigen Formens herabmindert auf ein Niveau des Mittelstandes, der übelriechenden Lauheiten, des in sich beständig gelatineartigen Zittern des Sumpfes. Diese schleimblasentreibenden Tröpfe einer ekelhaften Verwandlungsfähigkeit in alles und jedes, nur nicht in eines, diese leibhaftigen Verdränger der Einzigartigkeit, sind für die Zweckmäßigkeiten des um seine Börse greinenden Bürgers noch zu miserabel. Ertränken wir sie im Unflat ihrer so grässlich ernsthaften, 60-bändigen Werke. Ich bin nicht nur gegen den Geist des Potsdam, ich bin vor allem gegen Weimar. Nach noch kläglichere Folgen als der alte Fritz zeitigten Goethe und Schiller. Die Regierung Ebert Scheidemann war eine Selbstverständlichkeit aus der dummen und habgierigen Haltlosigkeit des dichterischen Klassizismus. Dieser Klassizismus ist eine Uniform, die metrische Einkleidungsfähigkeit für Dinge, die nicht das Erleben streifen. Außerhalb aller Strudel des realen Geschehens hüllen ernsthafte Dichter, Mehrheitssozialisten, Demokraten, die Belanglosigkeit in die starrenden Faltenwürfe würdiger Verordnungen. Militärische Versfüße wechseln ab mit Arien der Güte und Menschlichkeit aus dem sicheren Hinterhalt, den der Besitz einer Anzahl Banknoten oder ein Pfund Butter verleiht, taucht auf das Ideal aller Schwachköpfe, Goethes zweiter Faust. Es ist schlechterdings alles darin enthalten, was nicht in Schillers Räubern vorkommt. Wie die Werke dieser feierlichen Klassiker das einzige Gepäck der deutschen Soldaten und Tag und Nacht ihre einzige Sorge waren, so war es heute der Regierung unmöglich, die Geschäfte anders als im Geiste Schillers und Goethe zu führen. Die Idealisierung Deutschlands schreitet demgemäß rüstig fort, der von allen Musen umtanzte Staatsbankrott aller lebendigen Eigenschaften ist unvermeidlich. Der früher so christliche Deutsche ist Goethe, Ebert, Schiller, Scheidemannianer geworden. Aus seinem Verwechslungsspiel von Besitz und Nutznießung reißt ihm nur mehr der gotthilfliebe Kinderschreck des Bolschewismus. Der Kommunismus ist die Bergpredigt, praktisch organisiert, er ist eine Religion der ökonomischen Gerechtigkeit, ein schöner Wahnsinn. Der Demokrat aber ist gar nicht wahnsinnig, er möchte leben auf Heller und Pfennig. Immerhin ist Wahnsinn schöner als blasse Vernunft, doch seien wir alle wir selbst. Leben wir auf eigene Kosten. Was ist Demokratie? Das Leben, erarbeitet durch die Angst um unser täglicher Vater unser Brot. Wir wollen lachen, lachen und tun, was unsere Instinkte heißen. Wir wollen nicht Demokratie, Liberalität. Wir verachten den Kotoren des geistigen Konsums. Wir erbeben nicht vor dem Kapital. Wir, denen der Geist eine Technik, ein Hilfsmittel ist. Unser Hilfsmittel, kein vornehmes Händewaschen in Zurückgezogenheit. Wir werden nicht scharfsinnige Begriffe spalten oder vor dem reinen Erkennen uns beugen. Wir sehen nur Mittel hier, unser Spiel vom Bewusstwerden ins Bewusstsein treten der Welt zu spielen, getrieben von unserem Instinkt. Und wir wollen Freunde sein dessen, was die Geißel ist des beruhigten Menschen. Wir leben dem Unsicheren, wir wollen nicht Wert und Sinn, die dem Bourgeois schmeicheln, wir wollen Unwert und Unsinn. Wir empören uns gegen die Verbindlichkeiten des Potsdam-Weimar, sie sind nicht für uns geschaffen. Wir wollen alles selbst schaffen, unsere neue Welt. Der Dadaismus hat als einzige Kunstform der Gegenwart für eine Erneuerung der Ausdrucksmittel und gegen das klassische Bildungsideal des ordnungsliebenden Bürgers und seinen letzten Ausläufer, den Expressionismus, gekämpft. Der Club Dada vertrat im Kriege die Internationalität der Welt. Er ist eine internationale, anti-bourgeoise Bewegung. Der Club Dada war die Front gegen den geistigen Arbeiter, gegen die Intellektuellen. Der Dadaismus ist gegen den Humanismus, gegen die historische Bildung. Er ist für das eigene Erleben. Also der Erste Weltkrieg macht diesen Künstlern, von denen Raoul Hausmann einer war, klar, dass die bürgerliche Gesellschaft und die Ideale der Aufklärung gescheitert sind. Und das führt sie zu dem Entschluss, nicht mehr Künstler sein zu wollen. Sie gehen daran, die Kunst zu zerstören, die Aushängeschild für einen unmenschlichen Zustand geworden war. Wie sie das tun, lässt sich recht gut an der Gegenüberstellung zu Schillers Kunstverständnis verdeutlichen. Nochmal, bei Schiller war das Werk eine Einheit. Es war in sich geschlossen, eine Annäherung an ein Ideal. Und darin Schein, dass es Freiheit verkörpert und in diesem Sinne ausdrücklich Illusion, die nichts von ihrer Beschaffenheit als produzierter Gegenstand verrät und, das habe ich vorhin nicht erwähnt, es ist Produkt eines Dichters, der allumfassend gebildet ist und selbst schon eine Annäherung an dieses Ideal darstellt. Diejenigen Manifestationen, welche nun von der Avantgarde hervorgebracht werden, sind all das nicht mehr. Sie sind keine geschlossene Einheit, sondern gebrochen und fragmentiert, bruchstückhaft zusammengesetzt. Sie sind nicht Schein, weil sie ihren Charakter als Konstruktion einsichtig machen, ihren eigenen Produktionsprozess sichtbar machen. Sie sind nicht Illusion von Freiheit, sondern sie verhelfen der Krankheit der Welt zum Ausdruck, indem sie diese kommentieren. Sie sind oft nicht individuell, sondern kollektiv produziert und richten sich ausdrücklich gegen einen Kult des Genies. Zudem verhalten sich die Avantgardisten selbst explizit politisch, und das ist hier, denke ich, auch deutlich geworden. Sie tun also das, wovon Schiller dem Künstler abgeraten hat. Beispiele wären die Dadaisten, welche eben die sozialdemokratische Ebert-Scheidemann-Regierung angreifen, die für die Kriegskredite gestimmt hatte, oder die Surrealisten, die in die Kommunistische Partei Frankreichs eingetreten sind, oder die russischen Konstruktivisten, die sich am Aufbau der jungen Sowjetunion beteiligten. Bei allen drei Bewegungen ist jedoch zusätzlich entscheidend, dass sie sich nicht recht einer politischen Doktrin unterordnen wollen. Die Dadaisten waren mit ihren Skandalen sowieso nicht anschlussfähig an eine Massenbewegung. Die Surrealisten bekamen in der KP recht bald schnell Probleme, gingen dort schließlich selbst auf Konfrontation und haben sich dann bald auch wieder von der KP verabschiedet. Der Konstruktivismus entsprach recht bald nicht mehr der Doktrin des sozialistischen Realismus und die Konstruktivisten wurden dann auch bald verfolgt. Ein letzter Aspekt, den ich hier noch nennen will, ist der, dass die Avantgardisten eine Vorstellung der Autonomie der Kunst ablehnen. Ablehnen aber im Sinne einer Aufhebung. Der Anspruch ist, dass das Prinzip der Kunst in Lebenspraxis aufgelöst wird. Also gerade hier dieses Postulat am Ende. Es geht um unser eigenes Erleben. Dass also das Prinzip der Kunst zum Prinzip einer gesellschaftlichen Konstruktion werden soll. Das bedeutet also, dass auf der einen Seite die Kritik, welche in der Kunst schon bei Schiller und bei den Ästhetisten angelegt war, aber als Ideal unverwirklicht bleiben musste, dass diese Kritik hier praktisch werden sollte. Das wird auch eben darin deutlich, dass es den Avantgardisten nicht nur um ein anderes Prinzip von Kunst ging, sondern um eine Revolutionierung der gesamten Lebensverhältnisse. Und es wird eben dadurch deutlich, dass sie auch tatsächlich den Anschluss an revolutionäre Bewegung gesucht haben. Man könnte also sagen, dass hier der Versuch unternommen wurde, dass Sozialkritik und Kunstkritik zusammengeführt werden. Nun ist dieser Versuch, Kunst und praktische Gesellschaftskritik zusammenzuführen, von Anfang an problematisch. Das zunächst erst einmal von zwei Seiten her. Zum einen ist es so, dass der Krieg, der sich in der dadaistischen Manifestation niederschlägt, also im Sinne eines Protests, gerade über die Dadaisten in den Alltag eingeflossen ist. Nun, das ist ein ganz interessanter Aspekt dieser Geschichte der Avantgarde, der meines Erachtens relativ wenig beachtet ist und der erstmal einem ganz banalen Umstand verschuldet ist, nämlich dem, dass die Dadaisten auch Menschen waren, die sich Geld verdienen mussten, um überleben zu können. Das haben einige Dadaisten damit getan, dass sie Werbung für Produkte des täglichen Bedarfs entworfen haben. Also die sind sozusagen eingestiegen in Produktdesign und Werbedesign. Darüber sind also diejenigen Formexperimente, die unter dem Eindruck des Krieges entstanden sind, also das Gebrochene, das Fragmentarische, der einzelne Buchstabe, in den Alltag eingeflossen. Und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich dann an diese etwas versteckte, permanente Anwesenheit des Krieges gewöhnt. Zum anderen ist die Geschichte der Avantgarde-Bewegung nicht ausschließlich ein Teil der emanzipatorischen Bewegung, sondern im Gegenteil auch ein Teil der Konterrevolution. Hier sind die italienischen Futuristen von Bedeutung, die von der Formsprache her ganz ähnliche Sachen gemacht haben wie die Dadaisten, aber eben nicht als ein Protest gegen den Krieg, sondern als Bejahung und ästhetische Verherrlichung des Krieges. Nur mit diesem Stichwort ästhetische Verherrlichung des Krieges komme ich dann zum letzten Punkt des Vortrages. Weil diese ästhetische Verherrlichung des Krieges eine Grundlage der nationalsozialistischen Bewegung gewesen ist. Und weil nach dem Nationalsozialismus und nach der Shoah das Verhältnis von Kunst und Kritik noch einmal völlig neu gedacht werden muss. Man kann hier die Linie einer widersprüchlichen Geschichte weiterverfolgen. Zum einen besteht gerade die Kunstpolitik der Nationalsozialisten darin, dass sie gewaltsam Schluss macht mit dem emanzipatorischen Strömung der Avantgarde. Es werden Künstlergruppen zerschlagen, Künstler getötet oder ins Exil vertrieben. Avantgardistische Manifestationen werden als entartete Kunst ausgestellt. Zum anderen besteht aber trotzdem eine Verwandtschaft zwischen dem Projekt der Aufhebung der Kunst und dem Nationalsozialismus. Die Trennung von Kunst und Politik wird hier in einer ästhetisierten Massenbewegung aufgehoben. Das konkrete Leben soll in dieser Massenbewegung ästhetisch erfahrbar werden. Und es ist halt irgendwie auch kein Zufall, dass hier im dadaistischen Manifest eben sozusagen das eigene Erleben sozusagen gefordert wird. Das ist ein Stichwort aus der Lebensphilosophie, die in die nationalsozialistische Bewegung aufgegangen ist. Genau, und diese Bejahung des konkreten Lebens in der Massenbewegung geht da einher mit einem Ressentiment gegenüber dem Abstrakten in der modernen Kunst. Genau, und nur als Stichwort wäre hier auch zu nennen die Ästhetisierung der Politik, wie Walter Benjamin einen Aspekt der NS-Bewegung beschreibt. Also gerade, dass der ganze Krieg eigentlich ein ästhetisches Projekt gewesen ist und so propagiert wurde. Nach dem Ungeheuerlichen, was zwischen 1933 und 1945 von Deutschland ausgehend geschehen ist, lässt sich die Frage, ob man das Schillersche Ideal der Kunst bejaht oder den Versuch der Aufhebung der Kunst der Dadaisten nicht mehr beantworten. Ich möchte das verdeutlichen an einem berühmten Zitat von Adorno, das oft zitiert wird, aber meistens nicht in seinem Zusammenhang. Er schreibt: Alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll. Indem sie sich restaurierte nach dem, was in ihrer Landschaft ohne Widerstand sich zutrug, ist sie gänzlich zur Ideologie geworden, die sie potenziell war, seitdem sie in Opposition zur materiellen Welt dieser das Licht einzuhauchen sich anmaßte, das die Trennung des Geistes von körperlicher Arbeit ihr vorenthielt. Wer für Erhaltung der radikal schuldigen und schäbigen Kultur plädiert, macht sich zum Helfeshelfer. Wer sich ihr verweigert, unmittelbar die Barbarei befördert, als welche Kultur sich enthüllte. Nicht einmal Schweigen kommt aus dem Zirkel heraus. Genau. Dem folgt sozusagen, dass nach Auschwitz kein Gedicht mehr zu schreiben ist. Das Wichtige an diesem Zitat ist, dass hier die Trennung von Vernunft und Sinnlichkeit hier als Trennung von Geist und körperlicher Arbeit noch einmal eine entscheidende Rolle spielt. Kultur als die Idee, dass Vernunft und Sinnlichkeit voneinander nicht getrennt sein müssten, hat sich deshalb radikal schuldig gemacht, weil die Aufhebung dieser Trennung eben als ein Ideal gegenüber der Wirklichkeit unverwirklicht bestehen geblieben ist. Und eben dieses Ideal hatte dem schlimmsten Möglichen, dem systematischen Massenmord, nichts Wirksames entgegenzusetzen. Wenn man nun davon ausgeht, dass sich die Kultur oder die Kunst radikal schuldig gemacht hat, dann muss man auch Schiller einer erneuten Prüfung unterziehen. Ich will hier nur drei Aspekte nennen, die unter diesem Blickwinkel noch einmal anders zu bewerten sind. Die Entfremdungskritik von Schiller richtet sich gegen das Abstrakt des Ganzen. Auch wenn Schiller demgegenüber das Individuum hochhält, wird diese Kritik reaktionär, wenn es gerade ein Problem ist, dass das Gefühl der Menschen den Staat nicht finden kann. Der Nationalsozialismus hat es den Deutschen ermöglicht, sich in ihren Staat einzufühlen und hat in diesem Sinne den von Schiller konstatierten Missstand beseitigt. Schiller vergleicht, der zweite Aspekt, Schiller vergleicht in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung der Menschen die Missstände seiner Zeit mit den kulturellen Manifestationen vergangener Epochen und verherrlicht hier insbesondere das alte Griechenland und das alte Rom, was im Nationalsozialismus wieder aufgegriffen wird. Was er an ihnen schätzt, ist unter anderem die Herrlichkeit des Krieges. Der Nationalsozialismus hat diese Herrlichkeit wohl in nicht gekannter Weise überboten. Und als letztes Beispiel habe ich noch ein Werk von Schiller gewählt, außerhalb seiner philosophischen Schriften, nämlich sein bekanntes Gedicht Die Glocke, wo ich nur die erste Strophe vorlesen möchte. Fest gemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Also da wird in mehreren Punkten deutlich in diesem Gedicht, dass hier eine spezifisch deutsche Tradition eines gewissen Verständnisses von Arbeit besungen wird. Es geht um Erdverbundenheit, ja, festgemauert in der Erde. Es geht um die selbstzweckhafte Verherrlichung von körperlicher Arbeit, Schweiß muss fließen. Eigentlich ist das ganze Gedicht eine einzige Verherrlichung der konkreten Arbeit. Vielleicht abschließend die etwas provokante These, dass das Gedicht auch mit dem Titel Arbeit macht frei überschrieben werden könnte. Unter diesem Blickwinkel ist also nicht nur der Versuch der Aufhebung der Kunst problematisch, sondern auch das, was sich im Gebiet der autonomen Kunst inhaltlich abgespielt hat und was von demjenigen formuliert wurde, der versucht hatte, ein kritisches Potenzial der Kunst philosophisch zu belegen. In diesem Zwiespalt trägt Adorno eben Rechnung, weder die Bejahung der Kunst noch ihre Ablehnung ist nach Auschwitz noch eine Option, ein Teufelskreis, den man sich irgendwie stellen muss. Trotzdem will ich zum Abschluss Und das wäre jetzt wirklich das Letzte, versuchen, drei Thesen aufzustellen, die aus meinem Vortrag vielleicht folgen, die man dann vielleicht diskutieren kann. These 1. Der Versuch der Aufhebung der Kunst der Avantgardisten ist doppelt gescheitert. Zum einen darin, dass das Teilsystem Kunst sich als stabiler erwiesen hat und den avantgardistischen Versuch der Aufhebung der Kunst selbst integriert hat. Die Manifestationen der Avantgardisten sind heute einige der berühmtesten Kunstwerke und sind in Museen zu bewundern. Es gehört heute zum guten Ton der Kunst, dass sie sich selbst in Frage stellt, was meines Erachtens nur noch langweilige Wichtigtuerei ist. Sie sind gescheitert noch in einem anderen Sinne, und zwar darin, dass das Anliegen der Avantgardisten sich doch auf verkehrte Weise verwirklicht hat. Nicht nur, dass die Kunst als autonome Sphäre heute überhaupt keine Rolle mehr spielt, also keine gesellschaftliche Relevanz hat, auch, dass die Kunst in die Lebenswelt eingeflossen ist, dass also genau das passiert ist, was ich am Anfang schon mit dem Stichwort Ästhetisierung der Lebenswelt beschrieben hatte, dass es geradezu zu einem Zwang wird, sich im Alltag ästhetisch zu verhalten. Zweite These. Inwiefern ist den Avantgardisten selbst ihr Scheitern, also das sind eher Fragen, die zweite These, inwiefern ist den Avantgardisten selbst ihr Scheitern und die Integration in den Kunstbetrieb vorzuwerfen vor dem Hintergrund, dass der Nationalsozialismus ihr Wirken gewaltsam beendet hat und dass die Aufnahme im Exil, die eben auch eine Unterstützung im Kunstbetrieb bedeutet hat, die Bedingung dafür gewesen ist, dass sie überhaupt weiterleben und wirken konnten. Gerade mit der Erfahrung von Auschwitz, welche die Möglichkeit einer Revolution und einer befreiten Gesellschaft extrem in Frage stellt, ist außerdem zu fragen, ob nicht ein autonomer gesellschaftlicher Raum, in dem die Erinnerung an die Möglichkeit der Befreiung aufrechterhalten wird, etwas Verteidigenswertes wäre. Dritte und letzte These. Angesichts dessen, dass die Zerschlagung der Autonomie der Kunst geschichtliche Tatsache zu sein scheint, hat Ästhetik heute da anzusetzen, wo unsere Sinne in Anspruch genommen werden. Nicht als ein Zurück zur sinnlichen Unmittelbarkeit, sondern als eine Reflexion unserer Wahrnehmung, die nicht begriffslos sein kann, als die Zurückweisung einer Zumutung, denen unsere Wahrnehmung ausgesetzt ist, die immer total in Anspruch genommen wird und als Suche nach Möglichkeiten und Potenzialen, die in einer Reflexion der Wahrnehmung und einer Ausdifferenzierung der Sinne liegen kann. Und damit wäre ich jetzt am Ende und wir können diskutieren.